nochmal, Barakallahu fikum. Deshalb sollte man Geduld haben. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann rede ich auf Deutsch. Heute machen wir weiter mit Subul Salam. Und wir sind bei dem letzten Kapitel in dem Buch des Gebetes, bevor wir anfangen mit dem mit Kitab al-Janaiz, inshallah. Das wird mit Todesgebet und was damit zu tun hat. الباب السابع عشر من كتاب الصلاة باب اللباس أي ما يحل منه ويحرم ما يحل منه ويحرم. لاحظوا قبل لما تكلمنا في شروط الصلاة تكلمنا كذلك عن اللباس، ولكن هناك تكلم المؤلف أتى بأحاديث كيف يلبس الإنسان في الصلاة من باب الشرطية، يعني ستر العورة. الآن يأتي ليتكلم عن ما يحل من اللباس عموما وفي الصلاة وما يحرم منه. الحديث 83 بعد 400 عن أبي عامر الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، رواه أبو داود وأصله في البخاري والحديث صحيح. أبو عامر الأشعري رضوان الله عليه ليس عم أبو موسى الأشعري، ليس عمه، وهو راوي هذا الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحاري. الحرى هي الفروج، الحرى هي الفروج. فلما يقول الحرى أي يستحلون الزنا، وأما الحرير فهو الحرير المعروف عند الناس. والحديث دليل على تحريم لباس الحرير لقوله يستحلون. طب ولكن نحن نعلم في ديننا أن الذي يستحل الزنا ويستحل ما حرمه الله سبحانه وتعالى هذا يخرج من الإسلام، يكفر. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أمتي؟ والحديث طبعا بارك الله فيكم عند البخاري رواه معلقا، رواه معلقا. قال ليستحلن أو ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وبينما هم بعلم إذ يأتي رجل بسارحة بغنم ويطلب منهم يسألهم فقلوا ارجع غدا، فيرجع، فإذا الله سبحانه وتعالى قد رفع هذا العلم أو العلم يعني الجن ومسخهم قردة وخنازير. فهذا دليل على تحريم التحريم الزنا، لأن الحراء الفروج، والحرير هو لباس الحرير، والخمر الخمر، والمعازف. طيب هنا قال يستحلون، يستحلون، واستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى يخرج ملة الإسلام. قال بعض أهل العلم أن المعنى هو أن قبل استحلالهم هم من المسلمين، ولكن بعد ما استحلوه أصبحوا من غير المسلمين. أي لما قال ليكونن من أمتي قبل، هم من أمتي قبل أن يستحلوا. وهناك من قال أن القصد هنا أمة الدعوة، أمة الدعوة. وطبعا هناك من قال استحلال المحرم لا يخرج من الملة لقوله من أمتي، ولكن هذا باطل، هذا باطل، لأن الذي يستحل المحرم إنما يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكيد، يعني هو يرد حكم الله سبحانه وتعالى، يرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيء المجمع عليه. وهناك من يقول بارك الله فيكم وهو قول طيب، وهو أن الاستحلال هنا هو الاستحلال العملي وليس الاستحلال الاعتقادي، وهذا من أفضل الأجوبة. على كل قال بعض أهل العلم أن هنا الحرى هي ليست الحرى وإنما الخز، والخز هو نوع من أنواع الحري، ولكن الصحيح هو أنهم يفعلوا ذلك، بارك الله فيكم. والحديث في دليل على تحريم الحري، تحريم الحري، بارك الله فيكم. حديث في 183 كابيتل فون بيكلايتونغ، das bedeutet was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. عن أبي عامر الأشعري، أبو عامر الأشعري رضوان الله عليه sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, es werden Leute von meiner Umma, es werden Leute von meiner Umma الحرة، das bedeutet زنا، Unzucht، والحرير، Seide، als erlaubt anwenden. Das heißt, diese Leute werden das erlauben. Al-Hira. Al-Hira, das ist im Arabischen, das bedeutet Barakallahu fikum Geschlechtorgan. Wal-Harir, das ist Seide. Dieses Hadith ist bei Abu Dawud. Aber ursprünglich ist diese Überlieferung bei Al-Bukhari. Bei Al-Bukhari. Und die Überlieferung bei Al-Bukhari ist anders. Und zwar, bei Al-Bukhari, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, während einige Leute auf einem Hügel sind, dann kommt zu ihnen ein Bettler und er fragt sie, ob sie ihm was geben. Die sagen ihm, komm morgen. Dann kommt er morgen, dieser Hügel ist weg oder das Wissen ist schon weg. Und diese Leute sind umgewandelt in Affen. Dann sagt der Prophet Muhammad s.a.w., sie erlauben Unzucht, Seide, Berauschendes und Instrumente. Und Instrumente. Manche wollten sozusagen von Gelehrten, wollten diese Überlieferung als schwach einstufen, aber diese Überlieferung ist authentisch und das ist auch bei Abu Dawud, aber die Version, was ich erzählt habe, das ist bei Al-Bukhari. Mu'allaqan. Barakallahu fikum, hier haben wir natürlich einen klaren Beweis, dass Seide verboten ist. Dass Seide anziehen verboten ist. Und wir haben auch einen Beweis, dass es einige von dieser Nation Unzucht begehen werden, Seide anziehen werden, Instrumente benutzen werden und manche werden das als halal bezeichnen. Eigentlich haben wir eine Regel in der Religion, wer etwas, was klar, konsensmäßig haram ist, als halal bezeichnet, dann ist er kein Muslim mehr. Und hier sagt der Prophet Muhammad s.a.w., diese Leute erlauben etwas, was haram ist. Es gibt Konsens bei Muslimen, Unzucht, Zina ist haram. Aber diese Leute machen das. Wie könnte man das erklären? Es gibt verschiedene Meinungen von den Gelehrten diesbezüglich. Manche sagen, ja, wenn man auch etwas, was haram ist, als erlaubt ansieht, dann bleibt man Muslim. Aber diese Meinung ist mit Sicherheit falsch. Ohne Zweifel falsch. Weil derjenige, der etwas erlaubt und es gibt Konsens in der Religion, das ist haram, dann sagt diese Person oder erklärt diese Person, dass der Prophet Muhammad s.a.w. keine Wahrheit erzählt hat. Oder der will nicht das Wort Allahs und das Wort vom Propheten Muhammad annehmen. Und deshalb die zweite Ansicht oder Meinung von manchen Gelehrten, die sagen, ja, der Prophet sagte, es werden Leute von meiner Nation, der meinte, die sind von seiner Nation, bevor sie das erlauben. Aber nachdem sie das erlaubt haben, dann sind sie nicht mehr. Aber eigentlich, die Überlieferung ist was anderes. Die dritte Ansicht oder Meinung, manche sagen, ja, das ist hier meine Nation, das wird mit meiner Nation gemeint, nicht die Muslime, sondern die Leute, die die für Da'wa da sind, das heißt, wir machen bei ihnen Da'wa, die heißen auch Nation, wie mein Volk. Und das Volk vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren nicht alle Muslime. Es gab Muslime und nicht Muslime. Und die anderen meinte, diese auch außer dieser Ansicht steht, aber das geht nicht, weil sowieso diese Leute, die bei ihnen Dauer gemacht wird, die sind keine Muslime. Also für sie ist es normal, dass sie, sage ich jetzt, Haram begehen. Es gibt eine vierte Ansicht und ich finde diese vierte Ansicht die beste. Das ist von den heutigen Gelehrten, nicht von den Älteren. Da haben sie gemeint hier, dieses Tihlal, das wird erlaubt, etwas erlaubt zu sehen, was haram ist, wird hier gemeint praktisch und nicht herzmäßig. Das heißt, die Person sagt nicht, dass dies halal ist, sondern die Person tut das und diese Praktizierung oder diese Anwenden ist, als ob die Person das als halal sieht. Aber der sieht das nicht als halal. Wenn man ihm sagt, er sagt, ich weiß, das ist haram. Eine Person, man sagt ihm, du machst Zina, der sagt, ich weiß, Zina ist haram, Unzucht ist haram. Aber ich mache. Diese Person ist Sünder. Aber wenn eine Person kommt und sagt, ja, Zina ist halal, und das nicht verboten, dann ist man kein Muslim mehr. Weil man so den Koran vergisst, weil man den Koran hinter dem Rücken tut, weil man die Wahrheit nicht annehmen will. Deshalb, Barakallahu, das ist jetzt nicht unser klares Thema, was wir hier besprechen, aber damit man erklärt, ja, was für diese Bedeutung vom Hadith hier ist. Aber hier, Barakallahu, es gibt auch bezüglich Al-Hadith, bezüglich Al-Hira, das Wort Al-Hira, das wird Geschlechtsorgan, oder die Bedeutung ist, dass diese Leute Unzucht begehen und die sehen das als erlaubt. Manche Gelehrten sagen, das ist nicht Al-Hira, ja, sondern das ist Al-Khiz oder Al-Khiz. Und die sagen, das ist eine Art von Seide. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, hier gibt es klar, dass Seide verboten ist. Dass Seide verboten ist. Und das ist, was in diesem Hadith oder aus diesem Hadith zu lernen ist. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري. الشرب والأكل في أنية الذهب والفضة حرام. وأما لبس الحرير لبس الحرير والديباج. أما الحرير بارك الله فيكم فهو مباح للنساء حرام على الذكور. مباح للنساء حرام على الذكور. وهناك من قال أيضا الحرير حرام حتى على النساء. قال حرام حتى على النساء. ولكن هناك بارك الله فيكم أدلة واضحة بل أجمع العلماء على أن النساء يجوز لهن أن يلبسن الحرير. وأما بالنسبة للرجال فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلال على ذكور أمتي، حلال على نساء أمتي، حرام على ذكورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الديباج فهو ما غلظ من ثياب الحرير. يعني الديباج هو الحرير الغليظ، الحرير العادي هو الحرير مو الغليظ، فلا يجوز. وأما الجلوس على الحرير ففيه كذلك نهي، فيه نهي. ولكن بعض الشافعية وبعض الحنفية قالوا لا، النهي هنا ليس واضحا، فذلك يرون الجواز. أما بالنسبة للنساء فيجوز للنساء أن تفترش الحرير، أما بالنسبة للرجال الأصل فيه لا. وما علة تحريم الحرير؟ هناك قولان عند أهل العلم، الأول الخيلاء تكبر، والثاني كونه لباس رفاهية، لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال، فهذا الذي قال أهل العلم، هذا السبب وهذا السبب، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث في هندت فين أختي، حديث في هندت فين أختي، حذيفة رضوان الله عليه زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتن دس فيا ان جفيسن فن von Silber und Gold trinken und in diesen Gefäßen auch essen und dass wir Seide, dünne Seide und dicke Seide, das heißt Adibaj, anziehen und dass wir drauf sitzen. Das war Al-Bukhari. Erstens, der Prophet hat verboten, dass man in Gefäßen von Gold und Silber isst, trinkt. Und das ist klar, ein Muslim darf das nicht machen. Dann zweitens, der Prophet hat verboten, dass man dünne Seide oder dicke Seide, dünne Seide ist normale Seide, Al-Harir, und dicke Seide, das heißt Al-Dibaj. Beides auch ist verboten. Aber ist das für alles verboten? Nein. Für die Männer ist es verboten, aber für die Frauen ist es erlaubt. Es gibt natürlich auch eine Aussage von Abdullah ibn Zubayr, radhiyallahu anhu, dass es auch für die Frauen verboten ist. Aber eigentlich, barakallahu fikum, es gibt Konsens bei den muslimischen Gelehrten, dass die Frauen Seide anziehen dürfen, ob das dick ist oder dünn. Aber für die Männer, das ist verboten. Warum ist verboten eigentlich, Harir, Seide anzuziehen für die Männer? Man sagt, vor die Gelehrten, die haben das diskutiert und haben sie gesagt, erstens, weil das ein Zeichen von Arroganz ist. Zeichen von Arroganz. Zweitens, das ist Bekleidung von Leuten, die angeben, und das ist eigentlich für die Frauen geeignet und nicht für die Männer. Und ein Mann zeigt seine Männlichkeit. Deshalb bei Frauen okay, aber bei Männern nicht. Das haben sie so gesagt. Aber eigentlich richtig ist, weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat. Fertig. Dann drittens in diesem Hadith, und dass wir auf Harir und die Baj, dick und dünn, dass wir sitzen. Und das ist hier, barakallahu fikum, nochmal etwas, was klar ist. Das bedeutet, wenn etwas aus Seide ist, darf man eigentlich nicht drauf sitzen. Ja, aber manche Gelehrten haben gesagt, ja, das kann man sitzen. Bei Frauen sowieso ist kein Problem, weil sie auch Harir anziehen können. Aber bei Männern ist das Problem. Manche sagen, man kann, andere sagen, diese Art Verbot ist nicht klar. Aber eigentlich, das ist klar in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Al-Hadith al-Khamis wa al-Thamanin ba'da al-Arba'mi'ah. Wa an Umar radiyallahu anhu qal, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an lubsi al-hariri illa mawdi asba isbi'ayn aw isbi'ayn aw thalath aw arba' muttafaqun alayh. Wallafdu li muslim. يعني بارك الله فيكم، إذا كان في الثوب موضع أربع أصابع من حرير يجوز أن يكون في الثوب من الديباج أو من الحرير موضع أربع أصابع، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا يجوز. طبعا عند المالكية، عند الإمام مالك، منع كله حتى الأربع أصابع يمنعها. قل ما في حرير للرجال ما في. بارك الله فيكم. عمر حديث فيهم ده تمن أختي عمر رضوان الله عليه زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتن دس من حرير زايد عن سيت أوسا أوسا منجة في سواي فينجا منجة أو فيها فينجا das wird vier Finger Menge. Wenn in einem Kleid vier Finger Menge Harir dabei ist, dann kein Problem. Und da haben die Gelehrten gesagt, die vier zusammen oder getrennt voneinander, eigentlich ist kein Problem. Aber wenn mehr, dann nicht. Und die Al-Jumhur, das wird die meisten, die drei Rechtgelehrten, Abu Hanifa, Shafi'i, das wird die Ahnaf und Shafi'i und Hanabi, die sagen, es ist verboten, außer diese vier Finger. Bei Imam Malik sagte auch vier Finger, es ist nicht in Ordnung. Aber eigentlich, barakallahu fikum, wenn etwas Harir im Kleid ist, ist es kein Problem. Wallahu a'lam. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. كان عندهم مرض في الجلد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم حكة شديدة فأباح لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسا الحرير. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير. فإذا إذا كان هناك سبب للبس الحرير شرعي يجوز. هناك من أهل العلم من يقول لا هذا فقط فيهما وليس في الآخرين وليس في الآخر ولكن هنا بارك الله فيكم المعنى أن هناك استثناء والاستثناء يكون عندما الإنسان مثلا عنده حكة وعنده مرض فيستطيع أن يستخدم هذا الحرير. بارك الله فيكم. حديث في يوم دات زيكسون أختي أنس رضوان الله عليه زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات عبد الرحمن بن عوف und الزبير هات دم بايدن allowed dass sie ein Gewand anziehen aus, passt auf, aus Seide. Und sie waren auf der Reise. Weil sie Krätze gehabt haben, dann hat ihnen das erlaubt. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Es gibt in einer anderen Version dieses Hadith, die haben Läuse gehabt. Und sie haben den Propheten um Erlaubnis gebeten, dass sie Seidengewand tragen. Der Prophet hat ihnen erlaubt. Und von hier sagen die Gelehrten, wenn man einen Grund hat, Harir, Seide anzuziehen, dann kann man. Wie zum Beispiel, wenn man krank ist, wenn man Krätze hat, wenn man Hautkrankheiten hat, und da kann man nicht zum Beispiel etwas, eine andere Stoffsorte anhaben, außer Harir, ist es kein Problem. Bei manchen Gelehrten, die sagen, nein, das ist speziell nur für diese beiden Sahaba, nicht für alle anderen. Das ist nur speziell bei den beiden. Aber eigentlich, barakallahu fikum, aus diesem kann man sagen, das ist für alle. Solange man krank ist und da braucht man das, dann kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هدى علي بن أبي طالب ثوبا من حرير كساء من حرير حلة من حرير فخرجت فيها قال علي بن أبي طالب خرجت فيها في هذا الثوب من حرير فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعثها إليك لتلبسها إنما بعثتها إليك لتشقها خمرا بين النساء. يعني ما بعثتها لتلبسها، إنما بعثت لك حتى تشقها وتغطي المرأة رأسها بهذا الذي بعثته لك. فقال علي رضوان الله عليه فشققتها أي قطعتها وفرقتها خمرا على الفواطم، اللي هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت أسد أم علي، فاطمة بنت حمزة. بارك الله فيكم. حديث فيه هند زيب أخر، طبعا هذا الحديث فيه أنه يجوز أن تهدي حرير، ولكن مو ضروري أنك لما تهدي حرير أن الإنسان يستخدمه لنفسه، قد يعطيه لغيره مثل لزوجته. حديث في هند زيب أختي علي رضوان الله عليه زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات ميا ان شتوف geschenkt. Eine schöne, sozusagen einen guten Stoff geschenkt. Das war Seide. Und dann habe ich habe diesen Stoff oder diesen Gewand angezogen und ich bin damit nach draußen gegangen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich gesehen. Ich habe in seinem Gesicht gemerkt, dass er sich aufgeregt hat. Dann habe ich diesen Gewand oder diesen Stoff, ich habe das geteilt und ich habe das verteilt auf meine Frauen. Und das ist bei Al-Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Ali ibn Abi Talib ein Gewand oder ein Stoff aus Seide geschenkt. Und das war sehr schön. Ali radhiyallahu alaihi hat das angehabt. Und das schön war. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn angeschaut. Er hat ihm gesagt, ich habe dir das nicht geschickt, damit du das selber anziehst. Ich habe dir das geschickt, damit du das schneidest und du gibst deinen Frauen ein Stück von diesem Stoff, damit sie sich bedecken, damit sie ihre Köpfe bedecken. Khumura, heißt das Khumur? Al-Khimar, das Plural von Khumura, Plural von Khimar. Dann hat Ali Radwanullah Ali gesagt, ich habe das geschnitten und ich habe Al-Fawatim, das wird Fatima, die Tochter von unserem Propheten, Fatima, die Mutter von Ali, Fatima, die Tochter von Hamza, Fatima, die Frau von Aqil, ich habe ihnen dann jeder ein Stück gegeben. Das wird meine Frauen, bedeutet hier nicht meine Ehefrauen, sondern die Familie, die Frauen in der Familie. Und subhanallah, schaut mal hier, ich meine, wie die Sache war. Ja? Das heißt, man kann, wenn jemand dir zum Beispiel Seide schenkt, du kannst das nehmen, aber das heißt nicht als Mann, dass du das selber verwendest für dich, sondern du kannst es deine Frau geben zum Beispiel. Das ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Allah Ta'ala. An Abi Musa, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. حديث واضح. طبعا هذا الحديث فيه دليل على تحريم لبس حرير والجواز للنساء، ولكن قيل أن جواز لبس الذهب للنساء قد نسخ، هذا يقوله الشارح رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم أبو موسى الأشعري erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Gold und Seide wurden der Frauen von meiner Nation erlaubt und den Männern verboten. Gold und Seide wurden der Frauen meiner Nation erlaubt und den Männern verboten. Das ist bei Ahmed al-Nasai al-Tirmidhi. Das ist klar, wir haben das erwähnt. Bezüglich Seide und Gold für die Männer ist sowieso haram. Für Frauen ist es erlaubt. Aber es gibt, der Autor sagt hier, rahimahullah ta'ala, der sagte, aber es gibt eine Ansicht, dass Erlaubnis für die Frauen aufgehoben worden ist. Bezüglich Gold. Aber das ist eine lange Diskussion, brauchen wir nicht hier jetzt durchzuführen. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه رواه البيهقي. وفيه إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. يعني المؤمن يظهر أثر النعمة عليه إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. فالله يحب إظهار النعمة في المأكل والملبس، لأن هذا شكر للنعمة، لأن إذا الإنسان رآك في هيئة النعمة يعلم أنك منعم، أما إذا رآك في هيئة الفقر فيظن أنك فقير ويريد أن يعطيك. لا، هذا ليس الحرير، ما يلبس الرجل، ما يلبس الحرير، إنما النعمة. يعني إنسان مثلا عنده فلوس عنده من النقود ما يكفيه، فهذا يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، يلبس ثياب طيبة ويشتري، يتصدق، يفعل هذه الأمور، ما عنده مشكلة، لأنه هذا إظهار للنعمة عليه. أما إنسان يكون عنده من المال الكثير وما يظهر النعمة عليه، ما يتصدق ولا يشكر النعمة ولا يظهرها، بحيث الناس يظنون أنه فقير وهو من أغنى الناس، فلا. إذن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. عمران ابن حسين sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mag. Allah subhanahu wa ta'ala mag oder Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wirkung, passt auf jetzt, die Wirkung der Gaben Allahs an seinen Diener sieht. Allah liebt, dass er die Wirkung seiner Gaben, die Gaben, die von Allah an die Diener gegeben werden, dass sie an den Dienern sozusagen scheinbar sind. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Vermögen gegeben hat, dann liebt Allah subhanahu wa ta'ala von dir, dass du das zeigst. Wie zeigen? Nicht angeben, sondern du spendest für Allah subhanahu wa ta'ala, du ziehst dich gut, du kannst gut leben, weil du von Allah subhanahu wa ta'ala das bekommen hast. Aber heute, wenn du das machst, لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دم زوجة يعني. Only when you do this box, then wirst du tausende Wörter bekommen. Hinter deinem Rücken und dein Gesicht. Oh, bestimmt. Oh. Eigentlich in der Religion ist anders. Deshalb, wenn man zum Beispiel, du hast Vermögen, du ziehst dich gut, du machst gut und so weiter, Allah sieht, Allah mag das von dir. Aber wenn du das nicht zeigst, dann denken die Leute, du bist arm. Du bist arm. Und du hast nicht. Und vielleicht manche wollen dir was geben. Aber pass auf, das heißt nicht auch, dass man jetzt angibt. Das hat mit Angeberei nichts zu tun. Da braucht man auch nicht jetzt zu übertreiben. Sondern das ist mit anderen Hadithen auch zu verstehen. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وقيل القسي والمعصفر. القسي أو القسي هذا ثوب من منطقة كان تسمى القس أو القس، وهي ثياب فيها حرير، يعني في هذه الثياب فيها حرير. والمعصفر يا أخوة هو المصبوغ بالعصفر، العصفر هو هذا اللون اللي يظهر لون الأصفر مثل الذهب يعني. لا لا لا، المعصفر هذا اللون، هذا لون المعصفر، لون يلون فيه كانوا الثياب فيظهر الثوب مثل الذهبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن هذا الثوب، يعني صبغه بالعصفر. انتبهوا. وقيل أنها الحلة الحمراء، الحلة الحمراء، يعني هون المعصفر هي الحلة الحمراء. وعن عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي، أو عفوا رأى علي، استغفر الله، رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال أمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ وقال، فقال له أغسلهما يا رسول الله؟ قال بل احرقهما. وفي رواية أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. طبعا أمك أمرتك، يعني هذا من لباس النسوان من لباس الرجال، قل يعني أمك قالت لك لبسه. طبعا هنا بارك الله فيكم الأمر أنه قال له احرقهما، يعني ليس هو من أجل إحراقها، إنما من أجل الندب، لأنه يستطيع هو يعطيها للمرأة، يستطيع يعطيها للمرأة إذا مال ثوبين. الثوب يا أخوة هو الثوبين المعصفرين، هو الثوب الذي يكون رداء وإزارة، الإزار هو يشد فيه أسفل من السرة فأسفل، والثوب هو الذي يغطى فيه الكتفين إلى السرة. ففي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. إذن هنا الأمر بالإحراق هو من باب التغليظ والعقوبة، من باب التغليظ عليه والعقوبة، وليس من أجل إتلاف المال، فلا يجوز الأصل إتلاف المال. بارك الله فيكم. حديث 490 وحديث 491. علي رضوان الله عليه sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten dass man zwei Arten von Bekleidung anhat, al-qassi oder al-qassi wal-mu'asfar. Was ist al-qassi und was ist al-mu'asfar? Es gibt nicht auf Deutsch jetzt für diese zwei Bezeichnungen Übersetzung, das müssen wir erklären. Al-Qassi, barakallahu fikum, das kommt von einem Gebiet, das heißt Al-Qass. Das ist so eine Stadt. Und diese Leute, die haben bestimmte Bekleidung gemacht, wie zum Beispiel diese Marken heute. Diese Markenbekleidung. Aber diese Markenbekleidung war von dieser Stadt. Das ist Al-Qassi. Die haben das mit Seide hergestellt. Das heißt, diese Bekleidung war mit Seide. Deshalb der Prophet hat das verboten. Zweitens, für die Männer natürlich. Zweitens, Al-Mu'asfar. Al-Mu'asfar, barakallahu fikum, das ist diese, was ist Al-Usfar auf Deutsch? Das ist diese gelb-rote Farbe, die man, ja, wie Safran ist das, Das ist diese gelbrote Farbe, die Al-Usfur, das ist so wie ein Substanz, was man benutzt. Und wenn man das auf Klamotten bringt, dann werden die Klamotten so in Richtung gelbrote Farbe werden. Al-Za'faran ist gelb, ja. Und Al-Usfur, das ist also gelbrot. Gelbrot. Der Prophet hat das verboten, dass man anzieht für die Männer natürlich. Für die Männer. Ibn al-Qayyim sagte, das ist der rote. Die Farbe oder der Stoff? Nee, der Stoff ist der Stoff, aber die färben das mit diesem Al-Usfur. Die Farbe ist verboten. Ja, das ist die Sache. Ist das wegen der Farbe oder wegen Stoff? Nein, Stoff, es kann normal sein. Aber wegen der Farbe dann. Wegen Al-Usfur, wegen dieser Stoff, wegen dieser Substanz, was man benutzt hat. Aber Hadith 491, Abdullah ibn Umar, Entschuldigung, sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat bei mir gesehen, dass ich zwei Tücher angehabt habe und die waren von diesem Al-Usfur, mit dieser Farbe sozusagen, gefärbt. Der Prophet sagte mir, hat deine Mutter dir sowas gesagt? Hat deine Mutter dir befohlen, dass du sowas anziehst? Das ist bei Sahih Muslim. Dann habe ich ihm gesagt, oh Prophet, ich werde das waschen. Er hat gesagt, nein, verbrenn das. Verbrenn das. Das sind die Klamotten von Kuffar oder Bekleidung von Kuffar. Zieh das nicht an. Das sind Bekleidung von Kuffar. Zieh das nicht an. Hier war der Kalifikum Gist, der hat ihm gesagt, verbrenn das. Aber hier verbrennen heißt nicht verbrennen. Der meinte, wenn man sagt, ja, verbrenn das, es bedeutet, mach das weg. Das ist sozusagen übertriebene Art, etwas zu verbieten. Es gibt in einer anderen Überlieferung bei Abu Dawud, Abdullah ibn Amr sagte, der Prophet sagte mir, was hast du gemacht mit diesem Stoff, was du gehabt hast? Da habe ich ihm gesagt, ich habe das in einen Ofen getan. Ich habe das verbrannt. Der hat ihm gesagt, hättest du das vielleicht jemanden von Frauen gegeben, von deiner Familie? Sie könnten das anhaben. Das ist für Frauen ist kein Problem, aber für die Männer ist das ein Problem. Wallahu ta'ala ala wa alam. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الجيب ما يتخذ المكفوف من الحرير ما يتخذ جيبه من حرير. والديباج هو ما غلظ من الحرير. ما غلظ من الحرير. الحديث في مسلم له سبب، وهو أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أنه بلغها تحريم العلم في الثوب. العلم هو الرسم أو الخطوط في الثوب. فأجاب بأنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه، فأخرجت أسماء الجبة. وزاد البخاري في الأدب المفرد في رواية أسماء وكان يلبسها للوفد والجمعة. قال في شرح مسلم للنووي على قوله مكفوفة، ومعنى المكفوفة أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين، وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا بين الأدلة. وفيه جواز مثل ذلك من الحرير، وجواز لبسه الجبة وما له فرجان من غير كراهة، وفيه استشفاء بآثاره صلى الله عليه وسلم وبما لامس جسده الشريف. كذا قيل، إلا أنه لا يخفى أنه فعل صحابية لا دليل فيه، وفيه قولها كان يلبسها للوفد والجمعة دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحوه. وأما خياط الثوب بالخيط الحرير ولبسه، وجعل خيط السبحة من الحرير وكيس المصحف وغشاية الكتب فلذلك فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له. وفي اللباس آداب، منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا وإرسالها بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة. وفي القميص تقصير الكم لحديث أبي داود عن أسماء كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، ولكن حديث ضعيف. قال ابن عبد السلام، وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعة وسف، وفي المئزر ومثله القميص واللباس أن لا يسبله زيادة على نصف الساق، ويحرم إن جاوز الكعبة، يعني الثوب ما يجوز أن يتجاوز الكعبة. طبعا هذا الحديث بارك الله فيكم فيه أنه لا بأس أنه يكون شيء من الحرير في الثوب ما تجاوز الأربع أصابع، ما تجاوز الأربع أصابع جمعا للأدلة، جمعا للأدلة. وأما الاستشفاء بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها، فأصلا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز، ولكن يجب أن تعلم أولا أن من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجب أن يثبت أن من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. كان عند خالد شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بها يطلب البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل جسمه مبارك ووسيلة لطلب البركة. أما غير شيء لا، ليس أن الواحد يذهب إلى قبر أو إلى مكان فيتبرك بها. والله إذا كانت جبة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم يجوز. وهنا يقول المؤلف إنه هذا فعل لا دليل فيه، فعل صحابي لا دليل فيه لأنه لا يثبت عن غيره، ولكن عموما آثار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك فيها إذا كانت من آثاره صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت من آثار جسده شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غير ذلك. والله تعالى على وعلى. أما لباس النبي صلى الله عليه وسلم فلا كان، ما كان يعلم في هذا الأمر أن يفعل. بارك الله فيكم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عليها هات أين جبة بس في عداية، شو اسمه بالألماني، جبة جبة بس بس بس بس بدوتت أوف دويتش ها كلايد اس نيش جبة غفانت اس اوخ نيش جبة جبة دس اس في ديزا ديزا ديزا غفانت في ان مانتل غفانت ungefähr في ان مانتل. يا زي هاد دس gezeigt أسماء بنت أبي بكر von dem Propheten صلى الله عليه وسلم hat sie diese Jubba gezeigt. Und könnt ihr gut hören? Könnt ihr im Internet gut hören? Okay. Asma radhiyallahu anha hat so ein Gewand vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gezeigt. Und das war genäht nach innen. In sein Al-Jayb ist das, das wird Ausschnitt, und in den beiden Ärmel und nach unten. Und es gab dort von Dibaj, von diesem dicken Seide, das bei Abu Dawud. Und es gibt in Sahih Muslim, dieser Gewand vom Propheten Muhammad SAW war bei Aisha, und als sie starb, als Aisha starb, dann hat Asma dieses Gewand vom Prophet Muhammad übernommen. Da hat sie gesagt, wir haben das gewaschen und das Wasser genommen, um sozusagen Medizin für unsere Kranken zu benutzen. Und bei Al-Bukhari in Al-Adab al-Mufrad, der Prophet Muhammad hat dieses Gewand angehabt, als Delegationen zu ihm gekommen sind, Gäste, oder zu Jumu'ah Gebet. Zu Jumu'ah hat er das benutzt, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Deswegen, es gab ein Gewand von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und es gab ein bisschen Seide drin. Nicht alles, weil wir Beweise haben, dass Seide verboten ist. Und hier sagt sie auch in der Überlieferung, das war nicht überall, sondern das waren nur an die Ärmel und an dem Ausschnitt von diesem Gewand und nicht überall. Und dazu, barakallahu fikum, es gibt hier eine Geschichte. Umar, radhiyallahu alayhi, sagte, diejenigen, die Harir anziehen, die Seide anziehen, die haben sozusagen keinen Charakter, keinen richtigen Charakter, kein Benehmen und so, kein Anteil von Wissen. Dann hat Asma, als das gehört hat, die hat das erzählt, damit die Leute das wissen. Natürlich, Umar meinte was anderes. Umar meinte, die Männer, die Seide anhaben. Der meinte nicht diese, dass man ein Teil, diese vier Finger, was wir gesagt haben, dass man das benutzen kann. Und das ist das Schönste in diesem Zusammenhang, dass wir jetzt zwischen den Hadithen kombinieren, indem man sagt, ja, wenn vier Finger Menge von Seide in einem Kleid ist, ist es kein Problem. Aber mehr, das ist nicht in Ordnung. Barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad sallam hat das benutzt. Für Jumu'ah oder als Leute zu ihm als Besucher gekommen sind. Ja, da gibt es hier noch etwas, was Asma erzählt hat. Und hat gesagt, wir haben diese Klamotten vom Prophet Muhammad sallam oder dieser Gewand gewaschen. Und wir haben das Wasser dafür genommen, damit die Kranken gesund werden. Ja, was bedeutet das? Der Autor, rahimahullah, sagte, das ist eine Tat von Asma. Und das ist kein Beweis. Aber passt auf bitte. Wenn wir etwas wissen, das ist vom Propheten, wie zum Beispiel Haare vom Propheten oder etwas von seinem Körper, da kann man Segen ersuchen bei Allah subhanahu wa ta'ala durch die Haare oder Körperteile vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist mit Sicherheit, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesegnet ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, als der Mann ihn sozusagen an seinen Bauch umarmt hat und er hat seinen Bauch am Bauch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan, der gesagt, derjenige, der seinen Bauch, mein Bauch sozusagen berührt hat, der kommt ins Paradies. Und als Talha Blut vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getrunken hat, der hat gesagt, der kommt ins Paradies, derjenige, der das macht. Und der Sahabi, der das gemacht hat, auch. Ja, der Prophet hat Hijama für sich machen lassen und er hat das Blut einem Sahabi gegeben, damit er das sozusagen wegmacht. Der Sahabi hat das getrunken. Obwohl das verboten ist, Blut zu trinken, aber vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist extra. Vom Propheten ist extra. Nicht von einem Scheich heutzutage oder von einem Verstorbenen. Aufpassen! Nicht wie diese Leute machen, die gehen zu einem Scheich und wenn der Scheich macht, der spuckt, dann kommen alle und jeder will die Spucke haben auf sich selbst oder Urin von Scheich und so weiter. A'udhu billah. Vom Propheten ist anders als von den normalen Leuten, barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dazu noch, barakallahu fikum, hier durch dieses Hadith, dass man schöne Klamotten oder schöne Bekleidung haben kann, wenn die Leute kommen oder am Freitag. Und der Autor erzählt dann weiter, der sagt, der Erklärer, der erzählt weiter, was ist wenn ein Kleid mit Seide genäht wird, das wird diese Faden, das ist kein Problem, man kann Fadel benutzen, weil es kein Verbot ist. Und bezüglich Imame, das wird, wenn die Männer ein Imame, eine Kopfbedeckung tragen, da sollte das nicht so lang sein. Und auch Barakallofikum, die Bekleidung, wenn man die anhat, da sollte man nicht übertreiben in Bekleidung. Da sollte man nicht übertreiben in Bekleidung. Und das darf nicht bei den Männern, passt auf, das Kleid bei einem Mann darf nicht länger als Knöchel sein. So sagte er, der Autor, rahimahullah ta'ala. Und das war das letzte Wort. وَيَحْرُمُ إِنْ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ. Das wird, ist haram, wenn Qamis oder Mi'zar, also wenn Izar oder wenn Gewand länger als Knöchel ist. Allah ta'ala ala wa alam. Und so, mit Barakallahu fikum, kommen wir zu Ende dieses Kapitels auch. Das nächste Mal fangen wir an, Barakallahu fikum, mit Kitabu al-Janaiz. Kitab al-Janaiz. Vielleicht könnte man sagen, Bestattungsregeln. Die Bestattungsregeln oder Regeln beim Sterben. Ja. بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا عندكم سؤال هكذا على هذه المسألة تفضل. ما تكون طويلة كثير، تكون قصيرة دوابة.